taub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt. Asche zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Das bloße Hauschen nach.